Ja, ich habe ein bisschen eine beschlagene Stimme. Als erstes natürlich die Frage, könnt ihr mich alle gut verstehen, wenn ich ungefähr in dieser Lautstärke mit euch rede? Ja, das kommt auch hinten an und auch bei denen, die unten sitzen. Okay, dann werde ich versuchen, den Vortrag ungefähr in dieser Lautstärke durchzuziehen. Ihr seid heute Abend mit sehr vielen Leuten da, das freut mich, macht mich aber auch nervös und ängstlich, weil ich diesen Vortrag nämlich jetzt zum ersten Mal halte. Und ihr werdet merken, ich mache in diesem Vortrag einen riesigen Rundumschlag. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, als ihr die Ankündigung gelesen habt in diesem kleinen Reader, den die LAW veröffentlicht hat. Das ist also ein Riesenbereich, wo ich zwischendurch was zu sagen werde. Und vieles wird eher eine Frage sein als eine Antwort oder ein so ist das und es kann gar nicht anders sein. Ich hoffe, dass wir nach dem Vortrag in eine Diskussion kommen können. Und auch wenn die Situation ein bisschen schlecht ist, nämlich dass wir so viele sind und in diesen Stuhl rein und keinen Stuhlkreis machen können, wahrscheinlich sinnvoll, hoffe ich trotzdem, dass wir in der Lage sind, eventuell mehr miteinander zu diskutieren, als dass ihr Fragen nach vorne stellt, die ich dann gegebenenfalls beantworten soll. Ja? So viel schon mal vorweg. Bevor ich mit dem Vortrag noch anfange, will ich für all die, die das nicht gelesen haben, noch kurz erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diesen Vortrag zu machen. Und das war letztes Jahr in Österreich. Da habe ich eine kleine Tour gemacht, 4 Städte, 4 Vorträge und ich war in Salzburg und habe einen Vortrag über Anarchie und Strafe gehalten und in der darauffolgenden Diskussion hat es vielleicht 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten gedauert und wir waren auf einmal mittendrin in so einer Sex- und Gender-Debatte. Und das fand ich total spannend und ich habe mich 2,5 Stunden mehr oder weniger zurückgelehnt und eigentlich nur zugehört und als der Abend quasi ausklang, habe ich gesagt, wow, ich glaube, dazu mache ich mal einen Vortrag. Dann war ich so blöd und habe das bei mir auf die Homepage gestellt und die LAW hat es entdeckt und gesagt, das sollen wir haben. Und jetzt musste ich das machen. Also, ne, das zum Hintergrund. Und ihr wisst, wie gesagt, ihr seid mein Experimentierfeld. Ich werde diesen Vortrag, so wie ich ihn heute halte, nie wieder halten, weil aufgrund der Erfahrungen, die ich hier sammle und den Fragen, die gestellt werden, den Beiträgen, die sonst so kommen, werde ich meinen Vortrag umstellen und beim nächsten Mal wird er wahrscheinlich ganz anders aussehen. Ich versuche, den Vortrag auf 45 Minuten ungefähr so zu begrenzen und hoffe trotzdem mit allem, was ich so zumindest anreißen will, durch zu sein dann. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich das höchstwahrscheinlich nicht schaffe. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, ich habe keine Armbanduhr und selbst wenn da vorne eine riesige Bahnhofsuhr hängen würde, ich würde die nicht sehen. Beim Vortragen versuche ich mich mehr auf die Leute zu konzentrieren und auf das, was ich sage und so eine Uhr nehme ich nicht wahr. Deswegen bitte ich euch alle, die ihr vielleicht Uhren oder Handys oder sowas dabei habt, die ihr übrigens ausschalten dürft bei dieser Gelegenheit, damit ihr euch nicht peinlich outen müsst, dass ihr angerufen werdet um diese Uhrzeit. Aber vielleicht könnt ihr da auf die Uhr achten und mir einfach nach 45 Minuten ein deutliches Handsignal geben für mich, damit ich das weiß. Und dann werde ich versuchen, so in 5 bis 15 Minuten dann auch zu einem Ende zu kommen, damit wir das wirklich, damit ihr mich wirklich maximal so eine Stunde ertragen müsst dann. Okay. Was ich bei solchen Vorträgen immer mache, auch wenn ich das Gefühl habe, vor lauter Leuten zu sitzen, die vielleicht eine Ahnung davon haben, was Anarchie ist, ich sage immer mal ganz kurz, was das für mich bedeutet. Und das geht wirklich ganz kurz, weil ich da sehr puritanisch bin, was das angeht. Für mich bedeutet Anarchie nämlich als allererstes die Ablehnung von jeder Herrschaft des Menschen über den Menschen und von jeder Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Ja? Also ein völlig negatives Bild. So, aber das ist für mich Anarchie und auf dieser Grundlage versuche ich mir die Welt anzuschauen und auch mein eigenes Leben und mich selbst anzuschauen und zu gucken, wo ich da in diesem Netzwerk von sozialen, kulturellen, politischen, ökonomischen und anderen Faktoren stehe. Aber Anarchie ist nicht nur negativ. Für mich hat Anarchie auch was Positives. Ja? Und das ist auch ganz einfach, für mich zumindest, nämlich dass sich die Menschen zusammenschließen auf der Grundlage von freien Vereinbarungen. Wie freie Vereinbarungen sind, müsst ihr sofort als Frage behalten und speichern, dann müssen wir hinterher eventuell darüber diskutieren. Aber für mich sind diese 2,5 Sachen deshalb, weil diese 2 Sachen negativ, eine positiv, das macht für mich persönlich erstmal Anarchie aus. Und da braucht man keine Bücher lesen oder studieren gehen oder sonst was. Das kann, finde ich, jeder durch eigenes Nachdenken und ein bisschen führen. Ja, und jetzt quasi in medias res, ne? Was hat das Ganze mit Anarchie zu tun und was ist das überhaupt, Sex? Ich habe ja einfach nur Sex geschrieben, ne? Aber Sex, das ist ja ganz viel. Ne? Als erstes ist das so eine Sex- und Gender-Debatte. Ne? Und da gibt es schon ganz viele Positionen. Dann hat das was mit Sexualität zu tun und mit vielen, vielen anderen Sachen auch. Und als ich mir, nachdem ich in Österreich dieser Diskussion gefolgt bin und dazugehört habe, habe ich nochmal zu Hause in ein paar ganz blöden Biologiebüchern nachgeschaut, weil ich mal wissen wollte, was sagen denn so Biologen zu bestimmten Sachen. Und die Biologie als Wissenschaft, die behauptet ja, zumindest was den Menschen angeht, dass es zwei Geschlechter gibt, Männer und Frauen. Ja? Und damit hat sich es dann auch erstmal schon. Aber das ist nur eine Normbehauptung. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt Norm im Sinne von normal, habe ich zuerst gedacht, vielleicht was am häufigsten vorkommt. Und das stimmt auch. Aber Biologen haben eine bestimmte Art und Weise zu definieren, was das am häufigsten ist. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr habt irgendwas, 10 Dinge, die ihr beobachtet, ja, und davon sind 8 total verschieden und 2 sind gleich. Dann sind die 2 die Norm. Ja, also das ist die, das, was das Normale quasi dann in der Biologie definieren würde. Und darüber hinaus wissen aber auch Biologen und Biologinnen schon, dass es ja noch was anderes gibt. Es gibt ja auch Menschen, die kommen mit einem Chromosomensatz, der ist mal nicht XX oder XY auf die Welt, sondern der hat XXY oder so. Und noch viele andere solche chromosomalen Ausnahmen. Und das sind ganz oft ganz normale Menschen, also in diesem biologischen Sinne. Ne? Gleichzeitig gibt es Menschen, die haben diesen normalen Chromosomensatz, haben aber einen Hormonhaushalt, der jenseits von dem ist, was die Biologie als normal beschreibt. Also alles, was die Biologen zum Beispiel als Frau definieren würden, also ein Chromosomensatz mit XY wäre so einer wie ich, da sagen die, die haben einen bestimmten Hormonhaushalt, das heißt die Testosterone und die Östrogene, die stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander und deswegen bilden die ganz bestimmte sekundäre Geschlechtsmerkmale aus. Aber da gibt es auch Unterschiede. Man kann nämlich so einen Chromosomensatz haben, so wie die Biologen ihn haben wollen, aber trotzdem einen ganz anderen Hormonhaushalt. Also so viel schon bei der, nur mal so zur Einführung, damit man das mal sich schon im Hinterkopf behält, schon bei einer rein biologischen Festlegungsvorgehensweise, also wenn man das möchte, ob jemand Männchen oder Weibchen ist, das funktioniert schon nicht hundertprozentig. Ne? Und je genauer man da hinguckt, desto verschwommener wird das Ganze. Und dann kommt ja noch hinzu, dass es auch noch Menschen gibt, die mit beiden Geschlechtern auf die Welt kommen. Ne? Und das wird ganz oft sofort operativ behoben. Ne? Das darf nicht sein, das geht nicht. Ne? Da gab es in ein paar letzten Jahren in Deutschland eine Bewegung, die auch etwas größer geworden ist und auch ein paar Klagen, vor allem gegen die Charité in Berlin, wo solche Zwitter oft operativ behandelt wurden. Das heißt, man hat einfach ein Geschlecht festgelegt und hat gesagt, ja gut, du hast beide Geschlechtsmerkmale, wir nehmen dir jetzt eins weg und dann bist du eben halt Männchen oder Weibchen. Ja? Also so eine biologische Festlegung auf Männer und Frauen, allein das geht schon nicht. Ja? Und dann kommt noch was anderes hinzu. Wir haben ja in den letzten Jahren eine Debatte, die sich Gender-Debatte nennt. Das heißt, wo man gesagt hat, unabhängig davon, ob es sowas wie ein biologisches Geschlecht überhaupt gibt. Was es gibt, real, sind soziale Geschlechter. Da werden Männer oder da werden Menschen in Männer und Frauen eingeteilt und das hat ganz bestimmte soziale, aber auch politische, ökonomische, kulturelle und sonstige Auswirkungen für diese Person. Und diese Gender-Debatten, da will ich sehr schwer hoffen, dass ihr die alle kennt, weil ich die nur ganz kurz anreiße. Das Wichtigste aber, was ich mir persönlich aus dieser Debatte gezogen habe, ist tatsächlich das totale, komplette Hinterfragen eben halt von diesen Rollen. Ja? Sozialen Rollen, kulturellen, aber auch ökonomischen und politischen Rollen, die den Personen jeweils zugewiesen werden aufgrund eines Geschlechts, das man ihnen konstruiert. Und dass wir uns auch, wenn wir Glück haben, das kann man positiv finden oder negativ, auch so ein bisschen selber kreieren. Aber selbst in der Gender-Debatte war am Anfang zumindest so ein Ausgangspunkt auch dieser Dualismus, also diese Zweigeschlechtlichkeit. Es gab diese Männerbilder, es gab diese Frauenbilder. Eine Hilfe oder vielleicht auch ein Fortschritt oder eine Befruchtung kam vielleicht aus der Anthropologie. Da hat man nämlich irgendwann mal gesehen, dass es Volksgruppen gibt, Menschengruppen gibt auf der Welt, die, als sie sich noch nicht ganz unserem Lebensstandard so angepasst hatten, also noch beobachtbar waren zu dem Thema Anthropologie, das ist nochmal ein schwieriges Ding, aber man hat das irgendwie beobachtet, dass es Menschengruppen gab, wo es mehr als 2 Geschlechtsrollen gab. Ne? Es gab da Begriffe für Mann-Männer und für Mann-Frau. Und es gab Begriffe für Frau-Frauen und für Frau-Männer. Und die konnten untereinander auch diverse verschiedene Formen von Sexualität zum Beispiel ausleben. Da komme ich ja hinterher nochmal drauf. Aber an dieser Stelle sei gesagt, diese Gesellschaft war trotzdem total homophob. Weil wenn da nämlich Mann-Männer mit Mann-Männern was hatten, dann war das schwul und das war nicht gern gesehen. Und wenn Frau-Frauen mit Frau-Frauen was hatten, dann war das lesbisch, das war auch nicht gern gesehen. Man musste so eine bestimmte, also diese Rollenbilder mussten schon noch in Anführungsstrichen zueinander passen, damit das irgendwie in dieser Gesellschaft akzeptiert war. Aber trotzdem, das Wichtige war, es gab auf jeden Fall Gesellschaften mit mehr als zwei Rollenbildern. Und das hat natürlich nochmal auch in der Gender-Debatte eine ganze Reihe von Inputs gegeben und Diskussionen nochmal verändert. Dann ein Punkt, den ich persönlich immer relativ wichtig finde, das mag daran liegen, dass ich selber, wenn ich einfach nur irgendein Anarchist bin, sondern ich bin Anarcho-Syndikalist, also in einer Gewerkschaftsbewegung aktiv, und von dem Standpunkt aus fällt immer auf, dass Frauen ökonomisch bestimmte Rollen spielen oder spielen müssen und das vorgeschrieben bekommen. Und zwar in der Art, dass sie entweder in denselben Jobs, die sie mit Männern auch vielleicht haben, bis zu 30% weniger verdienen oder dass sie halt einfach überhaupt erst keine guten Jobs bekommen, sondern immer nur die schlechten Jobs bekommen. Ja? Und das ist etwas, das sich trotz neuer Frauenbewegung der 70er Jahre und all solchen anderen Geschichten und Grundgesetzänderungen, was Deutschland angeht, wo Gleichberechtigung da jetzt drinsteht im Grundgesetz, stand von Anfang an so ein bisschen drin, ist noch erweitert worden. Aber das hat sich trotzdem nicht geändert. Und als Deutschland zum Beispiel immer noch ein Spitzenreiter, in Europa schwankt das so ein bisschen. Aber man kann trotz allem sagen, in der gesamten sogenannten westlichen Hemisphäre ist das immer noch so, dass Frauen im Schnitt bis zu 30% weniger Lohn haben. Ja? Was natürlich auch Auswirkungen hat darauf, wenn Frauen dann hinterher alt sind. Ne? Wenn Männer in Rente gehen, haben die nämlich entsprechend mehr und Frauen entsprechend weniger. Und das verstärkt Abhängigkeiten auch in so einem System von Paarbeziehungen und anderen Sachen. Aber da komme ich dann hinterher noch mal ein bisschen drauf. Der nächste Punkt, bei dem ich mich viel gefragt habe, war, wie ist das eigentlich mit dem ganzen Gedöns angefangen, also bei mir? Und das heißt, also ich bin jetzt fast 40 und ich habe eine Kindheit gehabt und ich habe irgendwie eine Pubertät gehabt und bin jetzt seit ein paar Jahren auch mehr oder weniger erwachsen und demnächst wahrscheinlich auch schon das alte Eisen. Und da sind mir bestimmte Sachen aufgefallen halt einfach. Das eine ist, dass, das ist mir schon in meiner Kindheit aufgefallen, und zwar in meiner Pubertät. Es gab so Situationen, die sehr einschneidend waren. Meine Mutter selber war eine Feministin. Das heißt, von zu Hause aus hat sich meine Mutter zumindest Mühe gegeben, mich nicht so zu erziehen, wie all die anderen Eltern ihre Söhne zu kleinen Mackern erziehen und ihre Töchter eben halt zu kleinen, süßen Töchterchen erziehen. Ich habe aber bemerkt, das ist gescheitert. Das hat vielleicht was mit meiner Mutter zu tun, das hat aber auch vielleicht was mit mir zu tun und auch mit meiner Umwelt, in der ich mich sonst so bewegt habe. Ich habe nämlich, nachdem ich in die Grundschule gegangen bin, das erste Mal so richtig viel mit Gleichaltrigen gespielt. Ich habe viel Fernsehen geschaut und dann auch irgendwann angefangen, viel zu lesen. Und habe dann natürlich immer Männer- und Frauenrollen gesehen, die natürlich nicht so waren, wie meine Mutter sich das vorgestellt hat, dass sie sein sollen. Und ich habe das offensichtlich irgendwie adaptiert. Ne? Ich habe mich irgendwann mal erwischt, da stand ich auf dem Schulhof, in einer ganz typischen Situation für mich, da war ich so 14, 15, stand da mit zwei, drei Mädchen zusammen und wir haben es total nett unterhalten. Und irgendwann kam ein anderer Junge dazu. Und euch fällt das vielleicht auf, vielleicht den von der Seite eher als so, ich stehe halt oft so. Ja? Und dann kam aber dieser Junge dazu und dann stand ich aber plötzlich so da. Und ich hatte auch einmal auch diesen etwas breitbeinigen Stand und plusterte mich irgendwie auf. Und meine Stimme wurde irgendwie lauter, meine Witze wurden witziger und all solche Geschichten. Und ich habe da so gestanden, ich habe das, also so eine Schulpause, wie lange ist die große Pause? Glaube ich so 15, 20 Minuten. Und nach ein paar Minuten habe ich das irgendwann gemerkt. Und dachte mir, nee, was ist das denn für ein Scheiß? Was machst du da gerade? Und habe versucht, das sein zu lassen. Das hat in der einen Situation, rede ich mir ein, auch geklappt. Doof ist, seitdem erwische ich mich immer wieder in solchen Situationen. Ja, also das habe ich einfach nicht richtig abgestellt bekommen. Es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, da klappt das super, da mache ich das gar nicht mehr. Und dann gibt es so Tage, da denke ich, Mensch, nee. Ja, so viel Raum eingenommen für gar nichts. Ja, und warum überhaupt? Ja. Und dann habe ich mich halt mal umgeguckt und mal geschaut, so wie ich aufwachse, so wie all meine Freunde und Freundinnen aufwachsen und so. Und ich war der Einzige, der mit 14, 15 mit seinem eigenen Puppenhaus gespielt hat. Von den Jungs. Ja, die hatten alle Big Jim und keine Ahnung, Action-Autos und sowas. Und ich hatte ein Puppenhaus so mit einer kleinen Familie und einem Herd, kochen und zügen und so ein Kram. Ja. Obwohl ich das aber hatte, das hat ja nichts genutzt, das habe ich ja gerade erzählt. Ne? Also, von daher ist ist vielleicht nicht die ideale pädagogische Maßnahme. Und ich hatte dieses Puppenhaus aber sehr gerne. Ich habe das wirklich gewollt. Ne? Ich habe da 3 Jahre meine Eltern belatschert, bis sie so viel Geld zusammengespart haben, dass sie mir sich das leisten konnten, mir das zu kaufen. Naja, aber wie gesagt, also man wächst halt so auf. Und als Kind kriegt man unheimlich viele Bilder vermittelt, direkt oder indirekt von den Eltern. Wenn man richtig Pech hat, wirklich von den Eltern, so aller Indianer kennt keinen Schmerz und Mädchen machen sowas nicht, ne, und solche Geschichten. Und dann kommt man halt irgendwann in die Schule und da ist es ja dann oft auch nicht viel anders. Ich habe jetzt letztens einer Erstklässlerin ein schönes Buch für ihre Schule geschenkt. Da habe ich aber auch stundenlang für gesucht in vielen, vielen Buchhandlungen. Und mein Auswahlkriterium war, das ist so eine Art Wörterbuch für Schulanfängerinnen und Schulanfänger. Das soll durch die ganze ersten 4 Schuljahre hindurchführen. Und meine Kriterium war, was schreiben die zum Thema Sexualität und zu ein paar bestimmten anderen Sachen. Und ich habe so lange gesucht, bis ich endlich ein Buch gefunden habe, wo Schwule und Lesben drin vorkamen und wo drin stand, das ist normal. Da habe ich eins gefunden, aber ich habe den ganzen Tag gesucht. Ja? Sonst hätte ich ihr das nicht gekauft, da hätte ich mal irgendeinen anderen Scheiß überlegen müssen. Füllfederhalter oder sowas. Und der wäre dann rosa gewesen, weil die steht auf rosa und mit einem blauen hätte sie nicht geschrieben. Ja? Ja, und dann geht es halt weiter, dann kommst du in die Pubertät. Ne? Und ich weiß nicht, wie weit weg jetzt bei euch allen so die Pubertät ist. Ich fand meine Pubertät super anstrengend. Ne? Und ich habe unheimlich viel Angst gehabt in meiner Pubertät. Ne? So, wie sollst du jemanden ansprechen? Ne? Darfst du das überhaupt? Und wie machst du das und so? Also, das geht bis nach der Pubertät. Ich habe das vor ein paar Tagen mal erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich das erzählt habe genau. Aber wenn ich heute Abend zum Beispiel noch nach Zürich fahre, in eine Diskothek und da läuft mir eine Person über den Weg, die ich ganz toll finde, dann werde ich die garantiert nicht ansprechen. Weil alles, was mir einfällt an Sprüchen, mit denen ich sie ansprechen könnte, sind blöd. Und die hat diese Frau bestimmt schon 1000 Mal gehört. Oder wenn es ein Typ ist, der mir gefällt, hat auch dieser Typ wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört. Und ich finde das total blöd, jemanden mit sowas zu belästigen. Ne? Gleichzeitig werde ich aber wahrscheinlich trotzdem 2, 3 Leute kennenlernen, wenn ich mich überwinde, überhaupt mit jemandem zu reden, weil ihr merkt, dass ich spreche Hochdeutsch, in Zürich machen sie das wahrscheinlich meistens nicht. Und wenn, dann geben sie sich wahrscheinlich richtig viel Mühe, damit ich was verstehen kann. Ja? Und es kann sein, dass ich aus Scham oder Faulheit oder keine Ahnung erst keinen anspreche. Aber normalerweise lerne ich, wenn ich draußen bin, relativ viele Leute kennen. Da habe ich auch kein Problem mit. Nur nicht die, die ich total interessant finde. Das dauert immer ein bisschen länger. Ne? Weil wie gesagt, da bin ich gehemmt wegen, wie sprichst du die jetzt an, die Person? Ne? Und dann geht das ja alles noch viel weiter. Und das hat auch was mit Kindheit und mit Pubertät und hinterher Erwachsensein zu tun, nämlich dann der ganze Bereich mit der praktischen Sexualität. Wie sieht denn das aus? Ne? Also irgendwann fragt man sich ja so ein bisschen, weiß ich nicht, die Jungs, die wachen morgens irgendwann auf und haben eine Erektion. So zum ersten Mal, huch, ja, was ist das? Was soll das? Ja, juckt, kommt was Weißes raus, ui, ja, so. Ja, und dann ist das irgendwann vielleicht normal und dann fangen Jungs vielleicht auch irgendwann an zu onanieren und wenn die Glück haben irgendwie, dann haben die Eltern da gar nichts gegen. Die erzählen dann nichts davon, dass man irgendwie Rückenmarksschwund bekommt oder sowas. Oder man hat vielleicht auch Glück und der Pfarrer irgendwie, der den Kindergottesdienst leitet und merkt, dass seine Kinder jetzt an die Pubertät kommen, erzählt nichts von Himmel und Hölle, wo man hinkommt, vielleicht oder Fegefeuer, wenn man irgendwie mehr als 3 Mal am Tag onaniert oder keine Ahnung nicht was, wie es krumme Hände gibt und all solche Geschichten. So. Ne? So. Aber irgendwann hat man ja auch vielleicht keine Lust, man das nur alleine zu machen mit sich selbst, dann möchte da jemanden dabei haben und dann stellt sich die Frage, ja, wen will man denn dabei haben? Und das ist dann ein ganz kompliziertes Feld, weil auf der einen Seite sucht man sich natürlich Leute aus, mit denen man das vielleicht gemeinsam machen möchte. Auf der anderen Seite gibt es aber unheimlich viel Erwartungshaltungen von außen. Ne, übers Fernsehen, übers Radio, über Zeitungen, über Romane, die Leute aus der eigenen Schulklasse, die vielleicht irgendwann anfangen und so. Und vielleicht, und das heißt vielleicht, also soweit ich das beobachten kann, schon lange bevor wir von Pubertät reden können, kennen Kinder schon so Schimpfwörter wie du schwule Sau oder sowas. Ja? Man benutzt das irgendwie, also ich sage da jetzt extra Mann, weil es meistens Jungs sind. Man weiß vielleicht auch noch gar nicht so genau, was das bedeutet, aber man weiß, es ist ein Schimpfwort, es ist irgendwas, was nicht gut ist. Und das trägt sich natürlich mit, ne? Und das macht auch Angst. Und dann sitzt man da vielleicht irgendwann und denkt irgendwie, ja, eigentlich finde ich den Peter aber doch ganz toll. Ja? Und ich würde nicht nur gern mal gucken, wie sein Ding aussieht, ich würde mal gucken, wie das schmeckt. Ja? Wie fühlt sich das denn an? Ja? so einen Hodensack im Mund. Ja, oder mal am Po lecken oder keine Ahnung nicht was so. Also es gibt ganz viele Bedürfnisse, man ist total neugierig, mal so einen anderen Körper irgendwie zu erkunden, aber an seinem eigenen kommt man da ja auch selber nicht dran. Ne? Also bei mir ist der Bauch im Weg, ich schaffe das nicht. Ja? So. Und selbst wenn, ne, in meiner Pubertät war das nicht der Fall, ich habe das ein, zwei Mal versucht, das war nicht wirklich schön, weil viel zu anstrengend. Ja? So, also, ne, und jetzt, wie das bei Frauen ist, kann ich selber natürlich nur sekundär erzählen, aber 1, 2, 3, 4, 5 Frauen gibt es hier. Vielleicht erzählt da ja eine nachher was darüber. Aber ich denke mal, bei Frauen, zumindest bei denen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, ist das manchmal ganz ähnlich gewesen. Ne? Es gab einfach so die Neugier auf den eigenen Körper und man kam nicht immer mit allen Körperteilen an alle Körperteile ran. Ne? So. Und dann auch oft so das Ding, ja, aber die Susi ist nett. Und ich könnte mir das mit der mal vorstellen, mal auszuprobieren. Da ist natürlich auch Angst dabei. Ne? So. Das sieht vielleicht anders aus manchmal, aber ich denke, das ist, also zumindest mit den Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, immer erstmal mit einer Angst dabei gewesen, einer Überwindung oder sonst was dabei. Da hilft ganz oft Alkohol und ihr kennt das in der Pubertät, die Jungs und Mädels, die trinken alle immer ganz viel Alkohol. Alkohol enthemmt, manipuliert aber auch ein bisschen die Erinnerung. Ja? Und manchmal erzählt man Sachen am nächsten Tag, die man alles gemacht hat und das stimmt vielleicht nur die Hälfte von. Und es vor allem erlebt man auch gar nicht alles so genau und vielleicht ganz so schön, wie es sein könnte, wenn man es nüchtern tun würde. Ja, aber das ist, wie gesagt, alles mit unheimlich viel Angst behaftet. Und dann gibt es irgendwann aber so Festlegungen und Festschreibungen, somit war es bei mir, als ich aufgewachsen bin, es war irgendwann klar, die und die Jungs und Mädchen, die sind alle mehr oder weniger hetero und dann gibt es halt da die Schwulen und da die Lesbe, die eine in der Stufe und all so ein Kram und mehr oder weniger, zumindest hatte ich bei mir in meiner Umgebung immer den Eindruck, war das auch eigentlich akzeptiert, dass jemand schwul oder lesbisch war. Und es gab auch immer ein oder zwei Leute, bei denen war das über mehrere Jahre hinaus nicht klar. Und da hat man dann sich sehr schnell darauf geeinigt und hat gesagt, wir sind bisexuell. Ja? Aber ich finde, bei all diesen Zuschreibungen, ne, so, ob man jetzt heterosexuell, homosexuell, bisexuell oder autosexuell ist, ne, also manche Leute haben ja Sex nur mit sich selbst gern. Ne? Und manche sind sogar tatsächlich asexuell, nicht katholische Pfarrer. Ja? So, die müssen das ist Zölibat und das schaffen die auch nicht. Aber es gibt tatsächlich vereinzelt Menschen, die sind das. Aus welchen Gründen auch immer. Aber die Frage ist, brauchen wir solche Zuschreibungen überhaupt? Hilft uns das in irgendeiner Art und Weise weiter? Ja? Was nutzt uns das, wenn wir das wissen? Ja? Und dann kam irgendwann so ein Punkt für mich, wo es nochmal komplizierter wurde. Da war ich aber schon relativ alt, da war ich 23, da bin ich Anarchist geworden. Das war ich vorher auch schon, das wusste ich noch nicht. Ne? Vorher habe ich mich mit irgendwelchen Sozialdemokraten, Kommunisten und keine Ahnung nicht, was für Leuten rumgeärgert und habe immer gedacht, hier bin ich fehl am Platz. Und dann habe ich das aber irgendwann entdeckt und dann war ich Anarchist und war so in einer linksradikalen, anarchistisch-autonomen Szene unterwegs. Und ich habe heute extra mein rotes Outfit dabei. Es passt ja zum Anarchosyndikalismus, aber es hat auch Farbe. Ja, ich bin nicht ganz in Schwarz. Wenn ich gleich gehe, dann ziehe ich wieder meinen schwarzen Pullover über. ich habe auch mein schwarzes Halstuch dabei. ja. Aber das habe ich schon getragen, bevor ich Mitglied in dieser linksradikalen Szene wurde. Deswegen, ich musste mich locker keinem Kleidercode anpassen. Und in Deutschland ist das so, wenn man in der Antifa ist oder in der linksradikalen oder in der anarchistischen Bewegung, zumindest in dem jugendlichen Teil, in dem jungen Teil, so bis 25, da gehört das schon zum guten Ton dazu, dass man sich nach Möglichkeit ganz in Schwarz anzieht. Ja? So. Das musste ich, wie gesagt, da musste ich mich nicht ändern. Aber ich habe das gesehen bei Freundinnen und Freunden bei mir, die sich dann plötzlich anders angezogen haben. Ich hatte mal im Studium eine Mitbewohnerin, die war Feministin, kam von der Waldorfschule, die hatte langes, schönes, langes Haar, muss ich sagen, das hatte sich immer rot gefärbt und hat immer so grüne und blaue, pastelltönende Sachen angehabt. Also wie man das so vorurteilshaft von Waldorf-Schülerinnen und Schülern denkt. Und so lief sie auch rum, das war ihr Stil, so habe ich sie kennengelernt und fand sie so auch ganz sympathisch. Und dann hat sie sich aber in so einen Antifa-Macker verliebt und innerhalb von 2 Wochen hatte die den Stil komplett geändert. Die ganz in Schwarz, keine hochhackigen Schuhe mehr oder keine diese braunen Wildlederschuhe, die so, ich weiß nicht, bei uns in Deutschland so Protestanten und Katholiken haben sowas häufig an. so ein ganz typischer Schuh. Hatte sie auch nicht mehr an, keine selbstgestrickten Pullover mehr und vor allem keine Farben mehr. Ganz in Schwarz und die Haare immer noch rot gefärbt, was passt ja zur Szene, aber kurz. Ja, und war dann eine Zeit lang da in dieser Antifa-Szene irgendwie mit drin und war dann da wieder raus und dann habe ich sie aber aus den Augen verloren. Das war aber so ein riesiger Anpassungsdruck wohl. Und der bezieht sich ja nicht nur darauf, sondern auch noch auf viele, viele andere Sachen, nämlich auf die Art und Weise, wie wir in unseren Freiräumen, in unseren autonomen Zentren, auf Demos oder auf so Veranstaltungen wie den libertären Tagen Winterthur, wie wir miteinander uns unterhalten. Ne? Ein paar von euch habe ich ja schon die letzten Tage zwischendurch gesehen. Ich würde gerne mal wissen, wer von euch in den letzten Tagen hier geflirtet hat und mit wem und ob das Spaß gemacht hat. Also mit wem jetzt nicht, also nicht im Sinne, also müsst ihr das natürlich nicht sagen, mich interessiert es, sondern ihr müsst auch nicht sagen, ich habe jetzt mit dem Peter oder mit der Petra geflirtet, aber zum Beispiel sagen, irgendwie, ob ihr mit einem Jungen oder mit einem Mädchen geflirtet habt, irgendwie, ob das schön war oder ob das nicht schön war, wie ihr das vielleicht auch gemacht habt und solche Geschichten. Das finde ich immer ganz spannend, weil in vielen autonomen Zentren, wo ich über ganz andere Themen rede, stelle ich die Frage irgendwann sowieso immer und dann bin ich immer in meinen Vorurteilen bestätigt und ich versuche mal Sachen zu finden, die das nicht tun. Ja, aber das war eine ganz merkwürdige Situation für mich, vor allen Dingen, als ich das erste Mal mit einer festen Freundin irgendwie dann unterwegs war, wir Händchen haltend, Arm in Arm, knutschend irgendwie auf Veranstaltungen aufgetaucht sind oder auf Demonstrationen rumgelaufen sind und wir sind alle angeguckt worden, als ob wir irgendwie vom anderen Stern kämen. Irgendwie so Zweierbeziehung und oh, geht denn das? Darf man das? Und so. Jetzt mal ganz davon ab, dass ich, also ich bin nicht monogam im Sinne, ich bin mit einer Person zusammen und dann läuft drumherum irgendwie gar nichts mehr. Das war auch all meine Freundinnen nie wirklich, sondern wir hatten immer das Ding so, wenn wir zusammen sind, dann ist das total schön und super, aber wenn man irgendwie was mit jemand anders macht, ist das auch in Ordnung. Also ob das der Schachspielen ist oder Sex, ist ja, glaube ich, weiß ich nicht, könnt ihr vielleicht nachher was zu sagen, ist eine Frage, ist das vielleicht kein Unterschied? Ne? Man verbringt einen netten Abend zusammen, mehrere Stunden lang vielleicht, ist doch schön. Ne? Muss man da ein Monopol drauf haben? Oder auch nicht? Ne? So. Also ich finde nicht. Ja, aber ich bin auch nicht der Typ, der jetzt, wie nennt man das, Polyamor, genau, habe ich letztens im Fernsehen mitbekommen, den Begriff, so bin ich auch nicht. Also ich habe mich gleichzeitig irgendwie 3 oder 4 oder 5 Freundinnen und Freunde und sowas und mache mir dann irgendwie, heute treffe ich den und morgen die und übermorgen wieder den anderen oder so. Das hat sich bei mir noch nicht ergeben, so eine Situation. Ja? Aber das gibt's. Es gibt Menschen, die so leben, die das genauso schön finden, und das versuchen durchzusetzen. Der nächste Schock war allerdings dann bei uns in der Szene dann irgendwann mal, als klar wurde, dass ich Frauen schlage. Also ich mache das nicht ungefragt. Ne? So, also ich bin derjenige, der fragt, ne? Darf ich das? Ne? So. Und es gibt Frauen, die sagen ja, es gibt Frauen, die sagen nein, so, und dann gibt es Kerzenwachs und viele andere Geschichten irgendwie so. Und das probiere ich halt immer gerne aus. So. Und lass das auch gerne an mir ausprobieren. Was ich aber ganz witzig fand, bei mir zumindest in meiner Stadt, in der ich unterwegs bin, das hat sich nie jemand getraut, mich persönlich anzusprechen und zu sagen, das finde ich aber politisch total unkorrekt, was du da machst. Aber ich kenne viele, von denen ich weiß, also über Dritte dann wieder, dass sie genau das denken, dass das politisch total unkorrekt ist. Und manche denken auch, dass mit den Frauen, die das mitmachen, die verstehen die manchmal gar nicht. Dann denken die, Mensch, das ist doch eine Feministin. Wie kann die sich von dem schlagen lassen? Ne? So. Weiß ich nicht, muss man die Frauen fragen, wie das geht, wie man sich als Feministin vielleicht doch schlagen lassen kann. Und die Frage ist, muss man das? Ne? Gehört das zum Sex dazu? Kann sein, muss aber nicht. Ne? Ich habe auch prima Sex ohne sowas. Aber das gibt es eben halt auch. Ne? Und dann gibt es halt auch immer wieder Situationen, wo mich dann Jungs ansprechen irgendwie und völlig enttäuscht bin, dass ich irgendwie nicht jahrelange schwule Beziehungen habe oder sowas, weil sie genau das auf mich projizieren, nur weil ich eben halt kein Problem damit habe, auch mal mich in den Jungen zu vergucken. Wobei, da muss ich auch ganz ehrlich sein, wenn ich bei dem Punkt bin, ich mache das nicht in so einem Verliebtsein oder sonst was. Bei Jungs, das war bei mir immer sexuell. Ne? So, ihr alle fallt heute Abend raus, ich kenne euch schon. Das ist nämlich das nächste Ding. Ne? Also ich mache sowas nur mit Männern, die ich nicht kenne. Das ist diese schnelle, anonyme irgendwie, aber das mache ich zwischendurch. Und das gab auch Leute, die da einerseits sehr schockiert drüber waren und andererseits dann dachten, ja, okay, dann muss der schwul sein oder sonst was, warum hat er keine langjährigen Beziehungen und waren enttäuscht, wenn sie sich in mich verliebt haben. Ich habe gesagt, ja, nee, aber eine Beziehung will ich gar nicht. Ja, so, außerdem kenne ich dich doch. Ja, also auch das führt zu unheimlich viel Verwirrung. Ja, und dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr Sexualpraktiken und keine Ahnung nicht was, die total verwirrend sind und wo man sich fragt, darf man das und darf man das in diesem sozialen oder kulturellen oder sonstigen Zusammenhang? Ja, so. Das geht bis hin zu ja, also wie ich finde, immer so Kleinigkeiten, nämlich so Fragen von Oralsex und Analsex irgendwie so und solchen Geschichten. Aber das sind Ängste, ne? die Leute mit sich rumtragen. Darf ich das? Ne? Darf ich das sagen? Darf ich das ausprobieren? Darf ich das einfach machen? Wie reagiere ich darauf, wenn die Person Nein sagt? Ne? So. Und wie ist das überhaupt mit Sexualität? Sexualität hat ja auch ganz viel mit Schranken zu tun. Ich habe das gerade erzählt, ne? Ich frage halt, ob ich schlagen darf so, und dann mache ich das. Aber selbst wenn man mir erlaubt zu schlagen, dann habe ich ja das Problem, ich weiß ja gar nicht, wie feste. Ne? Das heißt, ich muss da Grenzen erreichen. So. Und manchmal gibt es Situationen, wo Grenzen gesetzt werden, wo gesagt wird, das nicht. Ne? Wo aber schlussendlich formuliert wird, dass diese Grenze da ist und man sie nicht überspringen darf. Und jetzt nehme ich ein anderes Bild, aber man darf sie überschreiten. Ja? Also ich finde das ein bisschen kompliziert auszudrücken, aber es geht darum, Grenzen weiter nach außen zu setzen. Ja? Also ein so ein Ding war mal eine Frau, mit der ich zusammen war, die hatte ein Stück was gegen Analsex. Das hatte sie mal ausprobiert in der Pubertät und das hat tierisch wehgetan und hatte sie keinen Bock mehr drauf. Und deswegen war klar, das passiert nicht. Und das war über Monate und Jahre lang auch kein Thema mehr. Und dann gab es halt irgendwann so Situationen, wo sie signalisierte, ne, teilweise verbal, teilweise nonverbal, wir können uns da zumindest mal rantasten. Also wir müssen das nicht machen, vielleicht will ich das auch so nicht, aber wir gehen da mal in die Nähe. Und über eine relativ lange Phase gab es dann immer eine Situation, wo diese Grenze überschritten werden konnte. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt, also das ist glaube ich nicht eine Sexualpraktik geworden, die sie jetzt liebt und sie jetzt immer machen muss so, aber gegen die hat sie jetzt zumindest nicht mehr ganz strikte was. So. Und die, ihr Sexualleben ist dadurch ein Stück weit reicher geworden. Und ich denke mal, sie wird noch viele andere Sachen nach mir mit anderen Männern oder mit anderen Frauen ausprobiert haben, die sie zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht haben wollte. Aber wie gesagt, ich finde, das ist immer alles mit ganz, ganz vielen Ängsten verbunden und geht dann nochmal einen Schritt weiter. Und da kommt jetzt wieder das Ökonomische so ein bisschen mit rein. Ne? Wenn man zu Fragen von Pornografie geht oder Sexindustrie insgesamt. Ne? So. Das wird ja auch viel diskutiert, auch in der Linken. Da kommt auch eine Diskussion aus der feministischen Bewegung. Wir hatten das in Deutschland mal eine relativ starke Kampagne, die nannte sich Porno, ne, war gegen Pornografie gerichtet und hat damit argumentiert, dass da Frauen ausgebeutet werden, zu Objekten degradiert werden und all solche Geschichten. Und all diese Analysen sind durchaus richtig, also da ist nichts Falsches dran. Aber es gab dann irgendwann ein paar Jahre später so eine Art Gegenbewegung, die aber auch von Frauen getragen worden ist und die gesagt haben, wir haben aber Spaß an Pornografie, ja, aber vielleicht nicht an der Pornografie, die ich jetzt bekomme, wenn ich weiß nicht, bei uns ist das Beate Use oder Dr. Müller, so heißen die Sexläden bei uns, ich weiß nicht, wie das hier in der Schweiz ist. Hä? Beate Use ist auch ein Begriff. Also, ne? Also vielleicht nicht so, wenn ich irgendwie bei Beate Use irgendwie hingehe und mir dann einfach irgendein Porno nehme oder mich dann ins Beate Use Kino setze und mir einen Pornofilm angucke. Vielleicht habe ich keine Lust auf solche Pornos, aber es muss möglich sein, Pornos drehen zu können. Und irgendwann haben die schwulen Männer gesagt, Moment mal, ihr Frauen, ihr redet die ganze Zeit von Pornografie und das degradiert die Frauen, da werden Objekte gemacht und so ein Kram, das sehen wir ganz anders. Bei uns kommen gar keine Frauen vor. Ja? Und uns macht das auch Spaß, ne? Und all so ein Kram. Und da gab es eine lange Diskussion, die aber oft nicht miteinander geführt worden ist, sondern parallel. So ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und als ich mich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt habe, kam für mich irgendwie vor allen Dingen die Frage auf, ja, wie stehe ich dazu? Ne? Und da habe ich erstens entdeckt, ich bin schon voyeuristisch veranlagt. Also das ist ein Grund, warum ich gleich nachher noch nach Zürich fahre. Es ist irgendwie so eine Gothic-Party und die ziehen sich oft recht hübsch an, die Jungs und Mädchen, die da hingehen. Und das gucke ich mir gern an. Ne? Ich selbst sehe nicht so toll aus und trage auch solche Klamotten nicht. Aber ich finde das schön anzuschauen. Also ich habe so eine voyeuristische Neigung. Und finde das auch erstmal okay und ich finde das auch okay, wenn Sexualität bildlich dargestellt wird. Ja? Was natürlich aber trotzdem stimmt, ist, dass es ganz viele Sachen gibt, die das nicht auf eine schöne Art und Weise tun, sondern tatsächlich auf eine ausbeuterische und unterdrückerische Art und Weise tun, also schon allein was das Bild angeht und natürlich, weil das Ganze ja eine Industrie ist. Ja? Also es gibt in Deutschland gibt es mittlerweile über die Kabelprogramme ganz viele so Boulevard-Sendungen, die berichten dann irgendwie von den Porno-Oscars und keine Ahnung nicht was so und die tun so, als ob diese gesamte Industrie, die Pornoindustrie, aber auch eventuell die gesamte Sexindustrie, als ob das so ein Friede-Freude-Eierkuchen-Ding wäre und dass alle, die da mitmachen, machen das freiwillig und alles ist glücklich und alles ist schön und die Arbeit macht Spaß, also die Frauen haben Orgasmen und wenn die Männer abspritzen, ne, die haben auch einen Orgasmus, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, ne? Ich weiß nicht, ob das alle Männer wissen oder alle Frauen, die hier sind, es gibt auch bei Männern einen Unterschied zwischen Ejakulation und Orgasmus, ne? Ganz viele Männer haben jahrzehntelang keinen Orgasmus, obwohl sie recht häufig ejakulieren. Und das hat nichts miteinander zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die man auch völlig getrennt voneinander erleben kann. Besonders schön ist, wenn beides zusammenkommt, finde ich. Ja? hat was mit Prostata und noch ein paar anderen Geschichten zu tun. Ne? Nicht nur Prostata, aber auch. Ja? Aber diese Sexindustrie, die ist natürlich gar nicht so. Ne? Die Leute sind da nicht glücklich und das ist harte Arbeit, das ist anstrengend. Ne? So. Und die Leute, die da arbeiten, die Männer und die Frauen, die haben natürlich keine Orgasmen. Ne? So. Das ist, weil das harte Arbeit ist und es ist oft nicht freiwillig. Ne? Es gibt die diversen Bereiche, wo Männer und Frauen da hineingezwungen werden und da ist dann auch wieder so ein Denken, eben halt eher die Frauen als die Männer. Ne? Das ist oft Sklaverei. Ne? Und es gibt einen ganzen Bereich, ne, den ich besonders ekelhaft finde, der nennt sich Smut-Porno. Es gibt sogar einen Film drüber, irgendwie 33 mm oder sowas, oder 38 mm oder sowas. Wie heißt der, 18? 8 mm heißt der Film. Da geht es darum, dass irgendwie jemand so einem Smut-Porno-Dreher nämlich auf die Schliche kommen muss. Smut-Porno heißt dreckiger Porno und da geht es darum, dass da Sachen quasi live gedreht werden mit Freiwilligen. Und in diesem Film ist das natürlich so dargestellt worden, als ob das eine ganze Szene ist, wo halt irgendwie am Ende die Leute halt immer umgebracht werden. Aber es gibt tatsächlich einen Markt für diese Pornos und da geht es um Vergewaltigung. Das hat mit Sex überhaupt nichts zu tun, mit Sexualität. Das ist Gewalt, nackte Gewalt. Ja? Und da bin ich bei einem letzten oder vorletzten Punkt vielleicht jetzt angekommen. Wie bin ich eigentlich in der Zeit? Weiß das jemand? Ich bin gut. nämlich bei der Gewaltsache, die passiert nämlich in Beziehungen nämlich auch sehr häufig. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Deutschland war das bis in die 70er Jahre zum Beispiel Usus, wenn Frauen in Familien groß geworden sind mit einem Vater, dann mussten die den Vater fragen, um Erlaubnis fragen, ob sie eine Ausbildung machen dürfen. Wenn diese Frauen verheiratet waren, mussten die ihre Ehemänner fragen, ob sie diese Ausbildung machen dürfen, beziehungsweise ob sie arbeiten dürfen. Und wenn er Nein gesagt hat, durfte die nicht arbeiten. Ja, das war noch bis in die 1970er Jahre, war das so gang und gäbe in Deutschland. In der BRD. Sehr gut. In Ostdeutschland, ja. In der DDR war das anders. Gut, da haben wir vielleicht nachher nochmal mehr drüber. Da kenne ich mich nämlich nicht mit aus. Aber was auch viele nicht wissen, das ging wiederum bis in die 90er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland, das Vergewaltigen in der Ehe war vollkommen legal. Ja? Wenn als Frau erstmal... Schweiz bis 94. Ja, genau. Ja, und in Deutschland war es ähnlich, das ist auch erst in den 90er Jahren gesagt worden, wenn man seine Frau in der Ehe vergewaltigt, ist das tatsächlich eine Vergewaltigung und nicht die Erfüllung der sogenannten ehelichen Pflichten. Ja? Also das ist gar nicht so lange her. Das ist gar nicht so lange her. Ja? Und jetzt habe ich die ganze Zeit über Ängste und solche Geschichten geredet und viel über mich persönlich, wollte ich gar nicht so viel machen. aber egal, ich glaube, das hat nicht geschadet. Was es aber auch noch gab und gibt, ist etwas, was ich sehr widersprüchlich finde, nämlich wenn ich dann über mich und meine eigene kleine Szene vielleicht so ein bisschen hinausblicke, sind so Entwicklungen in der Gesellschaft, die ich natürlich nicht komplett überblicken kann, aber wo ich so Eindrücke habe über diverse Medien und diverse Beobachtungen, die ich in Adressteilen von Zeitungen und sowas mache, da ist zum einen, dass wir so eine antisexuelle Gegenbewegung haben, ne? Also die Katholiken werden manchmal wieder ein bisschen stärker, die Protestanten in Amerika zum Beispiel, da gibt es eine ganze Bewegung, kein Sex vor der Ehe. Wir haben vor ein paar Jahren mal 1 Million weiße Kreuze vor Washingtoner Kapitol in den Rasen geschlagen. Abtreibungsgegner, das sind alles so Bewegungen, wo gesagt wird, hier, ne, das hat ja auch was mit Sexualität zu tun, ne? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Also man kann von Sex natürlich auch schwanger werden. Ja? Es gibt das Problem der Verhütung, ne? Das machen auch in den allermeisten Fällen die Frauen und eben halt nicht die Jungs. Ne? So, ne, mit der Pille, das ist ja auch einfacher in Anführungsstrichen, wenn die sich da die Hormone die ganze Zeit reinkloppen, als dass ich immer daran denke, ein Kondom dabei zu haben und dann auch noch weiß, wie man es benutzt. Ne? Also bitte, ja? Ich bin ja nur ein Mann. Ja? Und dann wird dann aber auch noch irgendwie über diesen Körper der Frau halt noch bestimmt. Ne? Also auch da in Deutschland lange, lange Zeit Diskussion um diesen Paragraphen 218. Mittlerweile ist das mehr oder weniger legal abzutreiben in Deutschland, aber man muss erst in ein Beratungsgespräch gehen und solche Geschichten und viele, viele bescheuerte Hürden unnötig übernehmen, wie ich finde, überspringen, die ich finde. Aber wie gesagt, da gibt es so eine Gegenbewegung, konservative Politiker, aber auch bis in viele, viele andere Bereiche hinein. Es gibt Kampagnen in Zeitungen, die da für neue Werte oder sonst was werben und sagen, wir müssen das alles ein bisschen einstrengen und die Gesellschaft ist sowieso viel zu sexualisiert und solche Geschichten. Wir haben auch auf politischen Ebenen, zumindest in den 90er Jahren in Deutschland, einen starken Rollback gehabt gegen die feministische Bewegung. Ne? Also es hieß, ja, das geht alles nicht, das ist alles falsch und so. Und Männer müssen wieder Männer sein. Es gab auch immer Kurse für Männer, um in den Wald zu gehen und zu schreien und das Urmännliche zu entdecken und wieder klar zu haben, dass man selbst ja der Jäger und Sammler ist, während die Frau zu Hause halt den Herd hütet und all solche Geschichten. Da gab es auch immer eine riesige Literatur zu. Es gibt bescheuerte, blöde Frauen in Deutschland, die doofe Bücher schreiben, über das Eva-Hermanns-Prinzip, ja, wo sie sagt, eben, Frauen haben am besten keine Karriere zu machen, sondern sich um die Kinder zu kümmern und solchen Scheiß. Auf der anderen Seite finde ich aber schon, dass bestimmte andere Sachen zunehmen. Es gibt, finde ich, heute mehr Swingerclubs als in den 70er und in den 80er Jahren. Und also, Swingerclubs sind Clubs, wo sich Männer und Frauen irgendwie treffen, irgendwie um ihre Sexualpartner auszutauschen, Gruppensex zu machen und sonst was. Und das sind alles ganz normale Menschen, also das sind Stinos, Spießer. Ja? Das sind keine Sozialrevolutionäre oder sonst was. Aber an einem Punkt, nämlich da, wo sie sagen, da leben wir unsere Sexualität aus, sind die manchmal schon freier als andere. Es gibt, glaube ich, heute mehr SM-Partys als früher. In Deutschland gibt es sogar eine eigene linke bis linksradikale Organisation, Böse Blumen nennen die sich. So ein Zusammenschluss, hauptsächlich von Kommunistinnen, Autonomen und ein paar Anarchos und Anarchas. Die sagen nämlich, ich stehe darauf, geschlagen zu werden oder zu schlagen, unterworfen zu werden oder mich zu unterwerfen. Aber ich bin auch in der Linken politisch aktiv. Ich bin Feministin oder ich bin antipatriarchal eingestellter Typ. So. Und die machen etwas, was ich sehr witzig finde, also witzig in so einem bestimmten Zusammenhang natürlich nur, die machen nämlich Beratung und helfen beim Outing. Wie oute ich mich als SM, BDSMler in meiner Politgruppe? Ja, wie gehe ich damit um? Ja? Und solche Geschichten. Und ich finde das witzig, weil ich das total überflüssig finde eigentlich, aber es ist tatsächlich trotz allem notwendig. Ich weiß das von mir, dass eine Freundin von mir irgendwann mal gesagt hat, ich muss mal in unser autonomes Zentrum gehen und ich ziehe mich mal so an, wie ich das geil finde. Und dann hat die so eine Hacken gehabt an ihrem Stiefel, ne? So geschnürt und dann so eine Strumpfhose an irgendwie, wo man auch irgendwie mehr gesehen hat, als dass sie schwarz war und ein Rock, der für manche eher ein Gürtel ist und hat irgendwie sich so ein Korsett angezogen und den Busen hoch und zusammengedrückt, ja, und die Lippen knallrot und die Fingernägel irgendwie gemacht und die Wimpern und alles. Und die hat sich richtig tussig aufgebrezelt, ja. Aber die sagt, da steht die manchmal drauf. Manchmal ist das geil, da will ich so aussehen, da will ich so tanzen gehen, ja. Und ich will auch, wenn ich das mag, irgendwie, dann will ich auch so in mein autonomes Zentrum gehen können, ohne blöd angeguckt zu werden. Und vor allen Dingen, ich will nicht, dass mich deshalb jeder bekloppte Macker anspricht und fragt, ob ich mit ihm ins Bett gehe oder ihm kurz auf die Toilette einblase oder sowas. Weil das heißt das nicht. Ja? Sondern das heißt nur, ich finde die Klamotten geil. Und ich fühle mich gerade so wohl, ich tanze gerade, ich habe gerade meinen Spaß. Mehr nicht. Und das hat die gemacht und das war sehr merkwürdig. Also die ist ordentlich gemobbt worden. Also nie direkt, ne? Aber es gab weniger Leute, die sich mit ihr unterhalten haben als sonst in solche Geschichten. Das ist aber lange her. Heute ist das ein bisschen anders. Sind 10 Jahre vergangen und anderes Teils aus dem Punk- und aus dem Goth-Bereich sind so ein bisschen in die Antifa-Szene eingedrungen und haben den Kleidercode ein bisschen aufgelockert. Ich. Ja, und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie FKK-Geschichten und sowas. Ne? Also die sind in Westdeutschland immer sehr vereinsmäßig organisiert gewesen. In der DDR hat man das immer einfach so gemacht, obwohl es verboten war, wahrscheinlich deshalb. In Deutschland war es erlaubt, wenn man einen Verein hatte. Aber auch das sind ganz merkwürdige Situationen. Es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo ich irgendwo bin, an einem Fluss oder an einem See oder sowas, mit meinen ganzen linksradikalen Freunden und Freundinnen. Und jetzt heißt es, yo, jetzt gehen wir schwimmen und ich bin der Einzige, der nackt ist. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn die anderen was anhaben. Aber ich frage mich schon, warum. Ja? So. Ja. Ich bin jetzt nicht religiös, aber man könnte sagen, Gott hat uns ja so erschaffen. Ja? Also, das ist alles sehr merkwürdig. Ja, an dem Punkt würde ich jetzt relativ unvermittelt Schluss machen. Ihr seht, ich experimentiere arg damit rum. Ich hoffe, ihr habt trotzdem so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was so das Spektrum ist, was ich damit meine. Und ich mache noch nicht ganz Schluss. Ich muss noch einen Nachtrag machen, wenn ich nochmal darauf komme, was das mit Anarchie vielleicht zu tun haben könnte und Sex. So. Und da finde ich nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, diese 3 Punkte, die mir wichtig waren beim Anarchismus, nämlich die negativen Punkte, die Ablehnung von Herrschaft und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und das Positive, nämlich Zusammenschluss auf der Grundlage von freier Vereinbarung. Ich glaube, das ist etwas, wenn wir das schaffen, möglichst oft in unserer eigenen Realität umzusetzen. Dann können wir auch mit dem Thema Sexualität viel einfacher und leichter umgehen. Also auch wenn das immer noch mit vielen Ängsten und Zängen verbunden ist, aber der Weg, denke ich, muss dahin gehen, dass wir das machen. Mein Idealbild ist, dass wir irgendwann mal in einer Gesellschaft leben, wo das Ausleben von Sexualität unabhängig von Alter und Neigung möglich ist, eben auf dieser Grundlage dieser Freiheit, dass man sich das mitteilt, was man sich wünscht, was man haben möchte, und dem, was nicht geht, oder dem, was eben halt nicht übersprungen, sondern vielleicht nur langsam übergangen werden darf und solche Geschichten. Ja, jetzt bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eine angeregte Diskussion.